1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute, 0800 220 50 50. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Gabi. Gabi ist 59. Hallo Gabi. Ja, hallo Jürgen oder Domian. Schönen guten Abend. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Macht nichts. Okay. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Es ist ein etwas heikles Thema und zwar haben wir jetzt im Sommer erfahren, also mein Mann und ich, dass mein ältester Sohn er hat mit 30 Jahren die Tochter meines Mannes mit 11 Jahren missbraucht, beziehungsweise sie war wohl damit einverstanden. Und die Tochter deines Mannes hat... Ja, meines Mannes. Ich bin also zweimal verheiratet. Und die Stieftochter von mir, also wie gesagt, ich kenne die jetzt 15 Jahre, die war damals unheimlich verliebt in meinen ältesten Sohn. Und er hat das schäbig ausgenutzt. Da war er wie alt? 30. Und sie war 11? Sie war 11, sie wurde im August 12 und das ist im März. Im März ist es rausgekommen, auf meinem Geburtstag und... In diesem Jahr? Nein, in diesem Jahr ist es generell rausgekommen. Generell rausgekommen, mehr das oder weniger durch einen Zufall. Und zwar, wir waren auf der Geburtstagsfeier von der Tochter meines Mannes und mein Mann sagte dann so, wir saßen da in der Runde und die beiden hatten sich alleine unterhalten und da meinte mein Mann zu ihr, naja, hör mal, du warst ja früher auch ganz schön locker und hast ja auch relativ früh angefangen. Ja, und dann fing sie an und auf einmal fiel der Name meines Sohnes. Mhm. Und da hat mein Mann gesagt, Moment, stopp mal, wie? Ja, dann hat sie das erzählt. Ja. Und wie alt ist sie denn heute? Heute ist sie 24. Ja. Sie ist also glückliche Mutter, ja, lebt in einer festen Beziehung. Sie hat also kein Interesse daran, irgendwo meinem ältesten Sohn einen Strick zu drehen. Mhm. Das hat sie nie gehabt. Wie gesagt, sie war immer verschossen in den. Aber sie hat es dann da in der Gruppe erzählt. In der Gruppe, beziehungsweise sie saß mit ihrem Vater, wir saßen an einem Tisch. Die anderen unterhielten sich über andere Klamotten und er sprach mit seiner Tochter und da kam das eben raus. So, und dann hat mein Mann mir das abends, als wir nach Hause fuhren, erzählt. Und da war ich ziemlich geschockt und da konnte ich mich aber an eine Situation erinnern. Das auf meinem Geburtstag war eine Situation, da hatte sie mich angesprochen und hat gesagt, dass da was gewesen wäre. Und da war ich erstmal wahnsinnig geschockt. Ich sag, hör mal... Moment, hat sie das gesagt? Hat sie mir das schon gesagt, ach so, genau. Und ich konnte das einfach für nicht... Ich war so geschockt. Hat sie das denn erzählt, nachdem das damals passiert war? Ja, nachdem es passiert so war. Ja, ja. Und das ist auch bei uns im Haus passiert. Das ist also das Schlimmste. Wir hatten meinen Sohn damals auch, der wohnte zeitweilig bei uns. Und wir hatten unten im Keller ein großes Büro meines Mannes und da war eine Couch und da sind die beiden dann runtergegangen und er hat also wirklich die Verliebtheit und Verknalltheit ausgenutzt. Aber wenn sie dir das damals schon gesagt hast, wieso bist du nicht hellhörig geworden? Da bin ich ja hellhörig geworden. Dann habe ich meinen Sohn daraufhin erstmal angesprochen und er reagierte, ich kenne meinen Sohn. Wenn der in eine Stresssituation kommt, dann hatte der Schweißperlen auf der Nase, auf der Stirne und hatte erst alles abgestritten, hat nachher allerdings zugegeben, dass er sie geküsst hat und dass er seine Hand auf ihren Schenkel gelegt hat. So, und dann habe ich anschließend die Tochter ins Visier beziehungsweise in meine Mangel genommen, bin mit ihr ins Bad gegangen, habe die Badezimmertüre abgeschlossen und habe gesagt, so, jetzt erzählst du mir. Ich sage, du kommst hier nicht eher raus, bevor ich nicht genau weiß, was da los war. Und hab ihr noch eindringlich gesagt, hör mal, weißt du, was du da sagst? Der kann dafür, verurteilt werden. Also sie hat es gesagt. Sie hat es mir gesagt. Sie hat gesagt, dass der Sohn, der damals 30 war, mit ihr geschlafen hat. Richtig. Geschlechtsverkehr hatte. Richtig. Ja. Und ich wollte es einfach nicht wahrhaben, habe immer weiter auf sie eingeredet. Die war auch total im Stress. Und dann hat sie nachher gesagt, weil ich hätte sie nicht rausgelassen aus dem Bad, hat sie gesagt, nein, es war nichts. So. Dann am nächsten Tag, mein Mann fuhr seine Tochter wieder in die Heimatstadt zurück. Ich möchte jetzt nicht den Ort nennen. Und mein ältester Sohn wollte unbedingt mitfahren. Gut, mein Mann wusste ja nichts und ich hatte ihm nichts gesagt. Ja, und dann war es dann so, dann wurde sie zu Hause abgeliefert. Mein Mann hat noch mit seiner Ex-Frau gesprochen und so. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Und die Tochter ist dann ins Kinderzimmer gegangen mit meinem Sohn und hat ihn daraufhin angesprochen und hat gesagt, hör mal, was machen wir jetzt, wenn ich schwanger bin? Woher weißt du das? Weil sie mir das alles erzählt hat. Na, im Nachhinein jetzt, dann noch jetzt. In der jetzigen Zeit. So, jetzt machen wir mal einen Strich. Bitte? Jetzt machen wir da mal einen Strich drunter. Das heißt, du hast es damals schon gewusst? Nein. Doch, du hast es mir gerade gesagt. Ja, Moment, das, was sie mir jetzt erzählt hat, von wegen Kinderzimmer gegangen. Nein, okay, das nicht. Aber dass da was passiert war, hast du damals schon mitgekriegt. Ja, hat sie mir gesagt, hat aber nachher abgestritten. Ja gut, aber du wusstest doch, du kanntest deinen Sohn. Du sagst, der war nervös. Eifig und ist er gewesen. Ja gut, aber ich kann ja nicht alleine nur auf Schweißpartikel reagieren und sagen... Ich glaube, du wolltest es damals nicht glauben. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, er hat Stein und Bein geschworen, das wäre nicht. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, mein ältester Sohn, ich weiß nicht, ob der die Gene meines Ex-Mannes geerbt hat. Mein Ex-Mann war Lehrer, Lass uns nicht so viele Worte machen. Das ist damals passiert. Du hast damals einen heftigen Warnsignal bekommen, bis hin zu der klaren Aussage des Kindes, dass das passiert ist. Ja. Darüber bist du hinweggegangen, weil das Kind das dann widerrufen hat. Aber wenn so ein Kind das schon mal gesagt hat und du vorher mit deinem Sohn gesprochen hattest, der dir auch schon komisch vorkam, hättest du eigentlich wahnsinnig gewarnt sein müssen. So, dann sind die Jahre vergangen und es wurde nicht mehr drüber gesprochen. Jetzt ist es rausgekommen. Jetzt, in diesem Jahr, im Sommer, ist es komplett rausgekommen. Weil sie es nochmal gesagt hat. Ja, jetzt, heute 24 Jahre. Richtig, aber nicht irgendwo, um ihm irgendeinen auswischen, weil sie lebt in einer glücklichen Beziehung, hat einen 2-jährigen Sohn. Und das war also mehr oder weniger nur das Gespräch mit ihrem Vater. Und ist das denn damals einmal passiert? Oder mehrfach? Ja, er hat nachher hier, wir sind dann umgezogen später und dann hat er es hier auch nochmal probiert, aber da war sie ja schon älter, da war sie 17 und sie hat sich also abgewandt, sie wollte nicht. Aber er war immer irgendwo, hatte immer versucht, den Kontakt da zu ihr aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen das Schlimmste. Vor welchem Problem stehst du jetzt? Ich komme damit nicht klar. Ich komme absolut damit Ich käme klar. Aber an deiner Stelle auch nicht mit mir selbst klar, dass ich das damals übergangen habe. Du hast es übergangen. Ich habe es übergangen. Ja, du hast es übergangen. Ja. Weil du nicht wolltest, dass, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Tochter hat mir nachher, sie hat mir jetzt gesagt, im Laufe dieser letzten Monate, dass er auch gesagt hat, er wäre besoffen gewesen. Dann hat er gesagt, du darfst deinem Vater niemals was sagen, der schlägt mich tot. Und er kommt immerhin die ganzen Jahre immer zu uns gekommen, 3-4 Tage bei uns blieb, konnte meinem Mann in die Augen gucken, obwohl er wusste, dass da was war. Ich finde das sowas von Ding. Und er streitet alles ab und vor allen Dingen das Schlimmste wie ist. Wie ist es denn jetzt? Hast du jetzt nochmal mit ihm darüber gesprochen? Mein Mann hat ihn angerufen. Ich muss dazu sagen, mein Sohn hat irgendwo eine Tendenz, alles abzustreiten, er lügt, er ist jetzt in einer Beziehung mit einer Frau. Also er streitet es ab, im Klartext. Alles. Also komplett. Definitiv. Und selbst nachdem die Frau das jetzt gesagt hat, die 24-Jährige, streitet er es immer noch ab. Nach wie vor. Mein Mann hat einen Anwalt angerufen, weil verständlicherweise ist er darüber unheimlich enttäuscht. Also Anwalt heißt, dass man überlegt, ihn anzuzeigen. Ja, es ist folgendermaßen. Mein Mann möchte ihn nicht in ins Gefängnis bringen oder so. Er möchte ihm mehr oder weniger irgendwo einen Denkzettel verpassen. Er hat sich nur erkundigt, wie die rechtliche Situation aussieht. Die rechtliche Situation. Noch kann man ihn anzeigen. St- stellt sich so dar, dass also der Anspruch, also die Verjährungsfrist erst ist, wenn die Tochter 28 Jahre ist. Genau. Die Frage ist aber jetzt, ich finde, in erster Linie müsste das deine, oder die junge Frau muss das entscheiden, ob man eine Anzeige erstattet oder nicht. Sie sagt, sie möchte ihn nicht anzeigen, sie ist aber bereit, sich mit an einen Tisch zu setzen, um das zu klären, weil Folgendes ist, mein ältester Sohn stellt jetzt meinen Mann, mich, die Tochter als Lügner hin vor meinen anderen Kindern. Ich habe noch zwei weitere Söhne. Ich liege jetzt mit denen also mehr oder weniger auch im Clinch. Ich werde also als Lügner hingestellt oder wir werden als Lügner hingestellt. Und warum werdet ihr als Lügner hingestellt? Ja, weil mein ältester Sohn das so eingefädelt hat. Der stellt auch jetzt die Frau als Lügnerin dar, die junge Frau. Ja, alle. Der stellt die Tochter als Lügnerin dar. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht das Problem. Das Problem ist, wie verhältst du dich gegenüber dem Sohn? Wie soll ich mich verhalten? Ich habe ihm jetzt zum Beispiel schon nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich habe nicht angerufen. Ja, verstehe. Ich würde ja auch nicht. Weil ich ganz ehrlich sage... Aber ich muss auch nochmal sagen, Gabi, du trägst aber auch Schuld an der ganzen Sache, dass du damals nicht eingeschritten bist. Ich muss es nochmal sagen. Ja, ich habe sie doch in die Mangel genommen. Ja, aber du hast das arme Kind so lange in den Mangel genommen, bis es dann wieder sagt, es ist nicht passiert. Ja, es ist nicht passiert, weil er ihr gesagt hat, mein Vater darf nichts erfahren, der schlägt nicht tot. Also, die Anzeige muss ausgehen von der Frau, das ist klar. Macht sie nicht. Das macht sie nicht, okay. Weil sie will ihm ja nichts Böses, weil sie ja sagt, sie war ja damit einverstanden, sie war ja total verknallt in ihn. Aber mit 11 Jahren, er hat mit 30 Jahren seine Finger von einer 11-Jährigen absolut, kein Thema. Und jetzt lebt er mit einer Frau zusammen, die zwei Kinder hat, zwei Mädchen hat. Das eine Mädchen ist 9 und das andere Mädchen ist 11. Und das war das, was ich eben noch sagen wollte. Mein Ex-Mann, der hatte sein pädagogisches Studium noch nicht zu Ende. Ich war so doof, ich war damals knapp 18. Wir haben ein Mädchen aufgenommen mit 14 Jahren, angeblich, weil die Probleme hatten. Wir lassen mal diese Geschichte. Da haben wir noch eine neue Geschichte dazu, sonst kommen wir gar nicht zu Potte. Ja, ich bin total kaputt. Ja, ich mag das schon. Würde mich auch fertig machen. Die Frage ist jetzt, wie verhältst du dich ihm gegenüber? Ich an deiner Stelle wäre da extrem reserviert und würde eigentlich auch nicht mit dem entspannt mich mehr unterhalten können. Kann ich auch nicht. Ja. Ich kann ihm noch nicht mehr in die Augen gucken. So, und jetzt die Frage, wenn man da ein Exempel statuieren will, weiß ich gar nicht, wie man das machen will, ohne eine Anzeige zu erstatten. Ein Exempel kann man statuieren, indem man den Kontakt abbricht. Vielleicht auch die Sorge äußert der Schwiegertochter gegenüber, dann ist da genug Umstand schon mal in der Familie drin. Aber also ist nicht schwierig. Du meinst, dass wir uns mit der Freundin meines Sohnes in Verbindung setzen sollen? Ja, das ist ein schwieriges Ding. Ich würde erst noch mal versuchen, mit ihm zu reden. Ja, mit ihm zu reden. Das wird mein Mann machen. Ja, er hat schon gesagt, irgendwo sollte er ihm einen Denkzettel verpassen. Ja. Er soll nicht irgendwo in den Schatten gehen oder wie man das sagt. Keine Ahnung. Dann soll er das machen. Dann ist das der allererste Schritt. Man kann in dem Gespräch das ja auch thematisieren. Hier, ich mache mir Sorgen darum, dass du ebenfalls Kinder jetzt hast. Und was machst du mit den Kindern? Ja. Ne? Das kann man ja in diesem Gespräch schon mal andeuten. Oder was heißt andeuten? Das kann man ja klar sagen. Und dann muss man mal gucken, wie die ganze Sache sich weiterentwickelt. Also ich stehe vor einem Berg, der für mich nicht mehr überschaubar ist. Das verstehe ich, Gabi. Jetzt wird meine Zeit sehr knapp. Ich hab's mir schon gedacht. Das ist ein Riesenthema, ist mir völlig klar, dass du da sehr aufgebracht bist. Wir verlagern das mal jetzt in den Hintergrund und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Das wäre lieb. Ich bin einfach nur noch nervlich fertig. Genau. Ich schaff das nicht mehr. Wir melden uns bei dir, Gabi. Alles klar. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns. Tausend Dank. Ne? Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Andi. Andi ist 44. Guten Morgen, Andi. Guten Morgen, Domian. Schön, dass wir mal miteinander sprechen können. Das freut mich auch. Um was geht's denn, Andi? Ja, mir geht's jetzt wieder super. Und das ist auch das Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ich hatte eine sogenannte NTE, also eine Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung. NTE. Ja. So in der Abkürzung auch noch nicht gehört. Ja, Nahtoderfahrung halt. Ne? Mhm. Und das war am 3. März 2010. Also zur Vorgeschichte muss ich sagen, ich habe Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung, genau. Und das ist auch nicht heilbar, wie gesagt, es ist chronisch und man muss halt Tabletten nehmen, wird drauf eingestellt, mal ist es gut, dann ist es mal ein bisschen schlechter, aber ich kann gut mit leben. Mhm. So, jetzt habe ich dann, das wurde bei mir festgestellt 2003, also dass ich Morbus Crohn habe. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich so naiv, dass ich gedacht habe, naja, okay, gut, Morbus Crohn, was soll's, das kannst du mit Tabletten prima hinbekommen. Und wenn es mal nicht so geht, da holst du halt ein paar Tabletten mehr. Und ja gut, dann war es halt so, dass ich am Ende, also von meiner Erkrankung drauf war. Ich kann zum Beispiel sagen, der Doktor sagt dann 30 Milligramm Cortison. Mhm. Nehmen Sie. Und das wird dann über 3-4 Tage dann genommen. Das ist für mich dann die Höchstdosis gewesen. Mhm. Und ich sollte das dann langsam nochmal ausschleichen. Also das darf man nicht von heute auf morgen absetzen, sondern muss ausgeschlichen werden. Also von 30, 25, 20 bis auf 0. Mhm. So, ich habe damals, zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach nicht drauf gehört. Ich habe gedacht, ach komm, was soll's. Wenn ich Krämpfe bekommen habe, habe ich gedacht, die kannst du dir jetzt nicht leisten. Ich war beruflich sehr erfolgreich. Mhm. Dann ist man abends, ist man essen gegangen, man ist Alkohol, hat man getrunken, da hieß es, ja, kommst du mit? Wenn man dann Nein gesagt hat, dann war man Spielverderber, Außenseiter, das wollte man halt. Wie kam es denn jetzt zu dieser Nahtoderfahrung? Ja, das kann ich dir genau erzählen. So, ich habe dann Tablettenmissbrauch gemacht, ich habe 80 Milligramm Dicortin jeden Tag in mich reingepfiffen, habe abends noch Alkohol getrunken, Schmerztabletten, nur um halt die Symptome zu unterdrücken. Mhm. Und der Körper, der rächt sich irgendwann, das geht halt nicht gut. Das heißt, du hast zu viele Medikamente genommen und bist deshalb ins Koma gefallen? Nee, nicht direkt. Ich habe zu viele Medikamente genommen, regelrecht eine Medikamentenabhängigkeit und habe somit meinen Körper selbst vergiftet. Ah. Ich habe eine Blutvergiftung bekommen, was man Sepsis. Ja. Sepsis nennen. Ja. So, ich habe das am Anfang gar nicht so bemerkt. Ich war müde, ich war abgespannt. Ich hab das immer dann mit neuen Tabletten nochmal versucht zu überspielen. Aber dann hat es irgendwann gekracht. Dann hat es aber sowas von gekracht. Richtig, hallo. Ich war oben in meinem Arbeitszimmer. Ich habe plötzlich Schweißausbrüche bekommen. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich wusste direkt, dass da ist was Schlimmes. Das geht nicht gut. Ich konnte noch den Notarzt anrufen, da kann ich mich noch dran erinnern, wurde dann in den Rettungswagen von den zwei Sunnies, also von den Sanitätern gebracht und von da an kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. So, dann bist du ins Koma gefallen. Dann war ich halt da, ja, im Krankenhaus, auf der Intensivstation, hatte eine schwere Sepsis, Blutfall mit einem septischen Schock, nennt man das, Schockzustand. Jetzt haben wir verstanden, dass es sehr ernst um dich stand. Das war wirklich sehr ernst. Und du warst da auch ohne Bewusstsein. Ich war im Koma, klar, ohne Bewusstsein. Und das war jetzt auch die Zeit, wo du dein Nahtoderlebnis hattest? Nein, dann könnte ich mir das ja vielleicht noch erklären. Ich wurde dann nochmal aus dem Koma geholt. Ja. Ich wurde nur aus dem Koma geholt, lag auf der Intensivstation und meine Organe waren alle total angegriffen. Akutes Nierenversagen, Tote. Mhm. Das heißt, Nierenversagen... Machen wir nicht so lange die Vorgeschichte. Wie kam es? Ich komme direkt zu dieser Erfahrung. Ja. Also, ich lag dann da, ich wollte auch nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich war aus dem Koma genommen worden, ich lag auf der Intensivstation, überall Schläuche. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts. Ja. Ich war am Ende. Aber du warst da bei Bewusstsein. Ich war bei Bewusstsein. Ich war zwar unter Medikamenten, aber ich habe alles mitbekommen. Okay, aber Nahtoderfahrung hat man ja immer, wenn man im Koma liegt. Ja, jetzt kommt's aber. Ja. Ich war ja in der Zwischenzeit, ich war so geschwächt gewesen, und dass die Ärzte meine Familie angerufen haben, das war dieser besagte 3. März 2010, und dann gesagt haben, sie sollen sich mal darauf einstellen, dass sie sehr wahrscheinlich diese Nacht nicht überleben werden. Jetzt gab es wieder einen Koma. Dann gab es nochmal einen Rückfall, wo ich dann nochmal ins Koma gefallen wurde. Und dann hatte ich dieses Erlebnis. So, dann erzähl mal. Ja, und das vergesse ich. Das hat mein ganzes Leben verändert. Also ich sah mich nicht, also viele reden ja, sie sehen sich dann plötzlich neben sich stehen oder schweben. Ich sah mich nicht, ich sah nur den Raum, in dem ich lag. Und alle Farben, die man so kennt, die man sieht, die verschwanden plötzlich. Es gab nur noch Schwarz und Weiß. Das ist ja nicht so schön. Ja, und dann dachte ich schon, ich dachte, was ist das? Was geschieht denn jetzt mit mir? Nur Schwarz und Weiß. Und ich hatte auch eine Angst, aber der Raum, ich kann das schwer beschreiben, also der füllte sich plötzlich mit so einer Leichtigkeit, mit einer unglaublichen Stille. Und die Angst ging dann plötzlich weg. Also wo warst du denn in dem Raum? Ich lag in meinem Bett auf der Intensivstation. Ja gut, das habe ich natürlich verstanden, dass du in deinem Bett lagst. Genau. Der Raum war derselbe Raum vom Krankenhaus. Nur die Farben. Ja, ja, aber in einer Nahtoderfahrung hört man ja oft bei den Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie schweben aus ihrem Körper ganz raus. Ganz genau, ja, das habe ich ja schon gesagt, das war bei mir gar nicht. Also ich habe dieses Gefühl von Die ganze Zeit war das so. Das habe ich nicht gehabt, das Gefühl, dass ich meinen Körper verlasse. Das habe ich nicht gehabt. Ich lag da, ich wusste aber, hier stimmt was nicht. Was passiert denn jetzt mit den Farben da im Raum? So. Und dann kam diese Gestalt, also man liest ja so viel vom Sensemann und so, das war gar nicht. Es war nur eine schwarze Gestalt und ich habe die direkt als tot wahrgenommen. Direkt als tot. Ich wusste genau, aha, jetzt ist es soweit. Kam die auf dein Bett zu? Ganz genau. Das war wie ein Schweben. Also ich kann schwer, es gibt keine Worte, die das richtig beschreiben können. Hatte diese Gestalt ein Gesicht? Nee, nur eine Gestalt, also ein Umriss von einer menschlichen Gestalt, aber keine Gesichtszüge oder dass man irgendwas erkennen konnte. Hattest du Angst? Ja, in dem Moment, als ich die Gestalt sah, hatte ich Angst. Aber dann ging von der Gestalt so ein Gefühl aus, was mir total die Angst nahm, was mich auch überwältigt hatte. Und zwar, man kennt ja diese Grablichter, die auf dem Gräber stehen. So, und viele Leute, die so ein Nahtoderlebnis gehabt haben, die reden ja von einem hellen Licht, von diesem Licht, ein Raum, ein Tunnel, von der Helligkeit. Ich sah den Tunnel nicht mit dem Licht, aber diese Gestalt, die hatte in sich drin dieses Licht, als würde sie so eine Grablampe halten. Und von dem Licht, da ging total eine Liebe, Harmonie. Und hattest du das Gefühl, dass du zu der Gestalt hin wolltest? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte unbedingt zu diesem Licht, zu dieser Gestalt. Ich wusste auch, aha, meine Zeit ist abgelaufen, das ist der Tod, er wird mich jetzt mitholen. Und es war keine Angst mehr. Was hat dich dann davon abgehalten, dorthin zu gehen? Na, also ich wollte ja, ich muss dazu sagen, ich wollte, dass die Qualen aufhören, die ganzen Schmerzen und alles, aber der Tod kam auf mich zu, also was ich als Tod wahrgenommen habe, diese Gestalt, langsam, beugte sich vor meinem Bett so langsam zu mir runter und schüttelte, so als würde er den Kopf schütteln. Und so wie er gekommen ist, so langsam, so verschwand er auch nochmal. Und in diesem Moment wurde der ganze Raum nochmal mit Farbe gefüllt, das Schwarz-Weiß ging weg. Und von dem Augenblick erst wusste ich, Moment, das ist noch nicht deine Zeit. Du wirst heute nicht hier sterben, du wirst nicht an der Sepsis sterben, nicht in diesem Krankenhaus. Und das hört sich wirklich Wahnsinn an, aber ich schwöre dir, Domian, ich schwöre dir, das ist die Wahrheit. Ja. Wirklich, es war so ein überwältigendes Gefühl. Dieses Erlebnis, was du da hattest, was hat das jetzt mit deinem Leben gemacht? Ganz klar, also ich war vorher immer ein Typ, wenn ich sowas gelesen habe oder habe von Leuten gehört, die so Nahtoderfahrungen haben, muss ich immer so ein bisschen müde lächeln. Ich habe immer gedacht, das kann man alles erklären. Das sind Impulse, die vom Gehirn ausgehen. Okay, welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Auf mein Leben. Dass ich vorm Tod keine Angst mehr habe. Ich habe ihn als Freund wahrgenommen. Okay, also vom Sterben habe ich Angst, da habe ich Respekt. Ich möchte nicht wieder so da liegen und Schmerzen haben, aber vom Tod habe ich keine Angst mehr. Dann ist das doch ein tiefes und gutes Erlebnis für dich gewesen. Auf jeden Fall. Andi, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Freut mich, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, vielen Dank und mach weiter, du machst eine super Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. 0800 220 5050 Markus 45, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, da ist der Markus. Hallo Markus, um was geht's bei dir? Du kannst mich aber auch Zapfgesicht nennen, ist mein Spitzname, den keiner kennt. Wie soll ich dich nennen? Zapfgesicht. Pappgesicht? Ja, genau, ist mein Spitzname, den kennt keiner. Gut, aber ich kenne dich auch nicht, deshalb sage ich Markus zu dir. Okay, kannst du auch, ja. So. Also folgendes ist mein Problem, immer so mein Problem gewesen, Domian. Also ich stehe auf SM mit Frauen und... also wirklich nur auf SM, also mich und Fetisch ist auch dabei. Also mich interessiert praktisch, die nackte Frau interessiert mich überhaupt nicht. Und das war immer schon mein Problem. Ne? Was, die nackte Frau interessiert dich nicht? Genau. Ja. Also wenn die ausgezogen ist, das bringt mir überhaupt nichts. Was interessiert dich denn dann an einer Frau und mit einer Frau? Ja, Fetisch halt. Also ich bin Sklavin, ne? Ich lasse mich gern fesseln von der. Also ich stehe halt total auf dominante Frauen. Ja. Und... das ging also bis 20 so eigentlich überhaupt nicht, dass ich da gar nichts was gefunden habe. Also im Freundeskreis konnte ich das gar nicht erzählen. Und ich habe auch wirklich mit 25, habe ich mein erste Mal im Leben Sex gehabt mit der Frau, also dann richtig Geschlechtsverkehr auch. Und auch da mit 25 meinen ersten Orgasmus in meinem Leben. Ne? Deswegen hast du mich angerufen. Ja genau, weil ich habe dann... im Ausland eine Frau kennengelernt, mit der ich das machen konnte. Die habe ich dann geheiratet, habe auch eine Tochter mit der. Aber jetzt bin ich wieder geschieden. Aber das Problem ist eigentlich immer noch da. Ich kann das eigentlich nicht rumerzählen. Ne? Also eine Frau kennenzulernen, das ist wirklich schwierig. Es ist für dich schwierig, eine Frau kennenzulernen, die so deine Bedürfnisse befriedigt. Genau. Verstehe ich nicht. Die ganze Welt ist voller SM-Leute. Wieso ist das schwierig? Also ich denke mal, also ich kenne eigentlich keinen, der sich da so irgendwie geoutet hat. Ich habe in München mal eine Ausbildung gemacht bei der Polizei und wir hatten zwei Lesben da. Schwul sein und lesbisch, das ist irgendwie, wird es toleriert. Aber ich habe noch keinen gehört, der irgendwie erzählt, dass er auf SM steht. Also das habe ich mich auch nicht getraut. Ja gut, aber das ist ja nur nichts Besonderes. Mein Gott, geh ins Internet, da hast du Hunderte und Tausende von Gleichgesinnten. Ja, das stimmt. Also im Internet findet man wirklich Frauen, aber das sind halt meistens zu 99% welche, die das kommerziell machen wollen. Nein, da findest du auch andere Leute, die das nicht kommerziell machen. Das Problem verstehe ich überhaupt nicht heutzutage. Gerade durch das Medium Internet finden sich nun wirklich alle bizarrsten Leute irgendwie zusammen. Du musst ja nicht dich outen und mit wehenden Fahnen durch die Stadt laufen. Also ich habe das selber gemacht, also ich bin immer ins Ausland, also ich bin praktisch als Sextourist ins Ausland geflogen, wo es halt ziemlich billig ist und da habe ich mir dann was gesucht, zahlen musste ich da auch was, klar. Ja, das zahlst du ja auch wieder dann. Genau, aber da kann man sich leisten. Aber geh mal in Deutschland in ein Domina-Studio, was das kostet. Mhm. Also das sind ja, die haben ja, ich sag da immer Mondpreise, die haben wirklich Mondpreise. Ja. Das mag ja sein, aber ich verstehe trotzdem nicht, dass du nicht auf privatem Wege dir eine gleichgesinnte Frau suchst. Ja, ich habe es schon oft versucht, aber wenn man da so im Internet, also ich denke immer, ja, die meisten wollen wirklich Kohle dafür. Also okay, aber dafür du fliegst nach Thailand und du bezahlst dann auch deine Kohle, gut weniger dann. Ja, da kostet der Flug am meisten, aber da habe ich eine Frau für eine ganze Nacht für 10 Euro, ne? Mhm. Ja, was sollen wir da sagen? Fliegt nach Thailand. Also wenn letztendlich glaube ich, wenn du dich anstrengst, findest du hier auch eine gleichgesinnte Frau. Und wie oft fliegst du nach Thailand? Ja, jedes Jahr. Also wie gesagt, in Deutschland, in meinem Bekanntenkreis will ich es nicht an die große Glocke hängen. Also da erzähle ich niemand, vielleicht mein besten Kumpel, der weiß das. Ja, gut, das musst du ja auch nicht im Bekanntenkreis an die große Glocke hängen. Ja. Okay, such einfach mal ein bisschen weiter im Internet. Ich bin sicher, da wirst du schon fündig werden, Markus. Alles Gute und viel Erfolg und viel Glück wünsche ich dir. Danke für das Gespräch, Domian. Ne? Ja, gerne. Tschüss. Und es geht weiter um 1.28 Uhr mit Irene. Und Irene ist 56. Guten Morgen, Irene. Guten Morgen. Guten Morgen, Irene. Was ist dein Thema? Mein Problem ist eigentlich das Alleinsein. Mit einer Katastrophe. Mit einer Katastrophe? Mein Mann hat vor anderthalb Monaten per CT die Diagnose eines Bronchialkarzinoms bekommen. Mhm. Mit Metastasen. Und da er selbst Arzt ist, hat er sich den Befund angeschaut, hat ihn zur Seite gelegt und hat sich seitdem zum Sterben zurückgelehnt. Geht auch sehr schnell. Also während er vor anderthalb Monaten noch Bäume gerodet hat, kommt er jetzt kaum noch die Treppe hoch. Was hat er für eine Bäume? Bäume hat er gerodet? Ja, wir haben im Vorgarten gearbeitet da blieb plötzlich die Stimme weg. Mhm. Und die kam auch nicht mehr wieder. Nach drei Wochen ging er dann mal zum CT und hat sich nachgucken lassen, warum eine Stimmbandlähmung aufgetreten sein könnte. Mhm. Und sein Verdacht hat sich bestätigt, er hat ein Bronchialkarzinom, was diesen Nerv des Stimmbands lähmt. Ach so. Mhm. Ist das riesig und es hat Metastasen gebildet. Mhm. Und jetzt sagst du, dass du dich so einsam fühlst. Ja, er lehnt jede Behandlung ab, er lehnt jedes Gespräch ab. Also dieser Besuch bei dem Radiologen, der das CT gemacht hat, war der einzige Arztbesuch. Mhm. Seitdem ist er der Meinung, er macht das alles allein. Und ist es soweit fortgeschritten, dass man auch keine Therapie... Das weiß ich nicht. Er spricht nicht drüber. Wir haben keinerlei weitere Diagnosen. Aber ich er ist selbst Arzt, sagst du. Das heißt, er kann das gut beurteilen. Ja. Ist er denn so ein Typ, der sofort aufgeben würde? Ja. Oder, ja, ist das so? Er ist also ein Typ, der keinerlei fremde Hilfe zulässt. Das heißt, wenn ein anderer Arzt das sehen würde, würde er vielleicht sagen, Mensch, da kann man doch das und das und das machen. Ich war bei, also ich habe mich selbst krankschreiben lassen, erstmal, weil ich natürlich überhaupt nicht funktionieren konnte und sehr geschockt war und habe dem Befund dem Arzt, der mich behandelt hat, gezeigt und der hat das auch bestätigt und hat auch gesagt, ihr Mann weiß, was da auf ihn zukommt. Was hat er bestätigt? Dass man nichts machen kann? Und dass man da nichts mehr machen kann. Ach so. Ja. Okay, dann und, wissen wir das. Das ist also schon klar, aber ich habe versucht, mit meinem Mann zu reden und habe versucht zu sagen, ja, symptomatische Behandlung kann man machen, die Folge der Erkrankung lindern. Ja gut, wahrscheinlich, wenn er Arzt ist, wird er sich entsprechende Medikamente besorgen. Oder wie läuft das? Manchmal sehe ich, dass er den ganzen Tag schläft. Das heißt, er hat wieder Morphium genommen. Er streitet zwar ab, aber er hat's. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet? Seit 16 Jahren. Wie ist denn die Ehe? Mein Mann ist immer sehr introvertiert gewesen und sehr schweigsam und nicht bereit zu kommunizieren, was Probleme betrifft. Also über Gott und die Welt und sonst was kann man reden, aber über Dinge, die... Aber da war das nicht so eine glückliche Beziehung. Doch, sehr. Also das ist meine große Liebe. Der Mann ist für mich... der Fels in der Brandung. Wenn man sowas ganz Elementares nicht leben kann, das heißt, wenn man über Dinge, die einem Sorgen machen, die Probleme darstellen, wenn man da mit dem engsten Vertrauten nicht sprechen kann, ist das ja schon ein großes Manko in einer Beziehung. Über seine Probleme konnte er nie reden. Über andere ja. Achso, wenn du ihm was erzählt hast, da ist er drauf eingegangen. Da ist er drauf eingegangen. Verstehe. Aber über sich selbst mochte er nie reden. Und also was vielleicht das Ganze am besten darstellt, ist, er war seit 40 Jahren nie beim Zahnarzt. Er lässt lieber seine Zähne verfaulen, als zum Zahnarzt zu gehen. Was ist er eigentlich für ein Arzt? Welche Fachrichtung? Allgemeinmediziner. Was ist er? Allgemeinmedizin. Jetzt sitzt du da in eurem Haus. Ich sitze in unserem Haus. Er hat mich wieder auf die Arbeit geschickt. Er hat gesagt, er möchte Normalität. Und ich bin auch auf die Arbeit gegangen, weil ich brauche es auch. Ich habe die Medikamente, die... Aber du stehst ganz alleine da? Es gibt keine nahen Verwandten, Freunde, Nein, Kinder? Alle gestorben, also Bruder gestorben, Freund gestorben, meine Kinder sind halt weit weg und sind in ihre Arbeit natürlich auch eingebunden. Das heißt, du stehst ganz einsam in der Situation, dein Mann stirbt? Ja. Das weißt du, es ist ganz schlimm und du weißt aber nicht, wie es jetzt weitergeht die nächsten Zeit. Er spricht nicht darüber, du kannst mit ihm nicht darüber sprechen. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme. Das nach Hause kommen ist schlimm. Hältst du es für möglich, dass er in Anbetracht dessen, dass er weiß, was mit ihm los ist, dass er sich so eine Dosis spritzt, dass er stirbt? Ja, glaube ich. Deswegen darf ich ihn auch nicht unter Druck setzen, weil wenn er merkt, dass ich leide oder zu sehr leide, würde er das vielleicht beschleunigen und das möchte ich nicht. Ich genieße eigentlich jede Stunde, die er noch da ist und auch wenn er nur schläft, weil er Morphium genommen hat. Wie alt ist er? 65. 65. Und er ist, also diese Stimmbandlähmung ist aufgetreten einen Tag nach seinem 65. Geburtstag. So wie du ihn schilderst, ist ja natürlich auch wahrscheinlich überhaupt nicht zu bewegen, sich palliativmedizinisch mal... Nein, ich habe es versucht. Also ich habe auch gesagt... Ich meine, ich lach nicht tot, aber ich habe auch gesagt, im schlimmsten Fall fahren wir in die Schweiz, um dort Unterstützung zu bekommen. Aber da lacht er nur drüber. Kann das alles alleine? Also er hat sich ja gut, auch, das kann er auch alleine. Er hat sich auch vor anderthalb Wochen selbst einen Blasenkatheter geschoben, weil das auch nicht mehr funktioniert. Das finde ich aber wirklich bedrückend für dich. Es ist für mich... Dir sind ja auch komplett die Hände gebunden. Du kannst ja gar nichts machen. Ich schwanke zwischen absoluter Verzweiflung und zwischen Wut. Einerseits bin ich wütend, wenn er mich alleine lässt. Und wenn ich es ihm sage, merke ich, das ist zu viel für ihn. Und er stirbt, nicht ich. Mhm. Aber du hast all die Jahre ihn ja nie richtig unter Druck gesetzt, wenn du das Gefühl hattest, er spricht nicht wirklich über sich. Nee, weil... Das hast du immer so laufen lassen und jetzt sind wir in einer sehr ernsten Situation, wo man auch nichts mehr machen kann. Ja, also ich habe immer, ja, das war schon immer so, also wenn irgendwie eine Situation zu sehr, ihn zu sehr bedrückt hat oder er zu sehr unter Druck gesetzt wurde, schwieg er. Mhm. Dann sagte er gar nichts mehr und entzog sich und schwieg 3, 4, 5 Tage. Ich vermute, Irene, dass er nun jetzt auch nicht mehr zu ändern ist. Ja, und das dass weiß du ich. Das jetzt wahrscheinlich so ertragen musst, wie es ist. Und genau das ist das Problem. Das weiß ich nicht, wie es geht. Ja. Deswegen, also ich glaube, dass du bei ihm, mit ihm und an ihm nichts mehr verändern kannst. Wer weiß, wie lange er noch zu leben hat. Das ist ja vielleicht gar nicht mehr lange. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du für dich etwas Kraft von außen holst. Dass du dir einen Gesprächspartner... Das ist schwer, weil ich hatte eine Überweisung von dem Arzt, der mich krankgeschrieben hatte zunächst. Mhm. Und der mir auch Antidepressiva aufgeschrieben hat, die ich dann aber abgesetzt habe, weil unter denen funktioniere ich einfach nicht. Mhm. Und dann hat er mir eine Überweisung geschrieben zum Psychologen. Da höre ich einfach, ich habe keine Termine frei. Hm. Auf Wiedersehen, melden Sie sich später wieder. Aber du bist Arztfrau, seid ja nicht privatversichert? Ich bin die hat mich nicht mal gefragt, wie ich versichert bin. Hm. Die hat das war gar nicht die Frage. Keine Termine frei, basta. Okay, aber da gibt es natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, etwas zu umgehen oder einen anderen Weg zu finden. Da werden wir uns erstmal für dich schlau machen und ein bisschen überlegen, weil ich glaube, du, wie gesagt, deinen Mann ändern wir nicht mehr. Du musst für dich eine Stabilität holen von außen, einen Gesprächspartner. Du hast keinen Gesprächspartner. Nein. Damit du nicht komplett zusammenbrichst in der Situation. Wir rufen dich jetzt nochmal an, Irene, das heißt mein Psychologe. Es gibt auch Beratungsstellen, wo man auch schnelle Hilfe bekommt, wo man einfach erstmal einen Ansprechpartner hat. Wie das da mit dem Therapeuten ist, das gucken wir mal und da beraten wir dich im Hintergrund. Das wäre lieb. Ja, das versuchen wir. Ich glaube, das bräuchte ich. Ja, das glaube ich auch. Wie du schilderst, glaube ich das auch. Du hast ja interessanterweise am Anfang gesagt, mein Problem ist nicht, dass mein Mann stirbt, sondern meine große Einsamkeit. In der Situation, da wurde mir das ja klar, was für eine Einsamkeit das ist. Und das ist eine große Einsamkeit. Ja, wir haben im Gespräch andere Menschen gesagt, ja, das hatten wir in der Familie auch. Und wir. Und da habe ich gesagt, die große Gnade ist dieses Wir. Mhm. Bei uns gibt es kein Wir. Genau. Ja, genau. Wenn da ein Umfeld ist, das das gemeinsam trägt, ja. Dann kann man das aushalten. Wenn man aber alleine ist, ist das natürlich ganz schlimm. Ja. Liebe Irene, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir und wir gucken mal, in welcher Form wir dir weiterhelfen können. Das ist sehr lieb. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Danke. Tschüss. Und hier ist Thorsten, 26. Hallo Domian. Hallo Thorsten. Um was geht's bei dir? Also mein Problem ist halt, dass ich zwischen dem 11. und 17. Lebensjahr von einer Frau vergewaltigt wurde. Zwischen dem 11. und 17., 6 Jahre. Genau, das hat angefangen auf einer Konfirmationsfreizeit. Was war das? Sie war da Betreuerin. Erzähl mal, wie hat das angefangen, das erste Mal? Genau, also wir waren halt für 3 Wochen da und so nach der 5. oder 6. Nacht, beziehungsweise in der 5. oder 6. Nacht, kam sie dann halt das erste Mal zu mir. Aber in einer Konfirmandenfreizeit, ne, war das, sagst du? Genau. Da hat man ja kein Einzelzimmer, da schläft man ja mit mehreren Jungs zusammen im Raum. Also wir waren halt eine relativ kleine Gruppe und ja, das war nicht so eine Art Jugendherberge, sondern eher so ein kleines Häuschen oder so, kann man das nennen. Und da hattest du ein Einzelzimmer? Genau. Hat auch damit zu tun, ich bin damals sehr, sehr schüchtern gewesen und ich konnte mich nicht wirklich mit Leuten bzw. anderen Kindern anfreunden und war halt auch immer so der Einzelgänger gewesen. Mhm. Und na, das habe ich natürlich auch nach außen hin ausgestrahlt, weil ja. Von Gruppen abkapseln, auch in der Schule, war das immer so gewesen, dass ich halt immer Einzelgänger war. Okay. Wie viel älter war die Frau? Oder wie alt war die Frau? Du warst damals 11 und wie alt war diese Frau? Über 30. Über 30. Was ist da beim ersten Mal passiert? Die kommt in dein Zimmer, es ist Nacht. Also ich habe erst gedacht, das wäre so eine reine Kontrolle gewesen, ob wir alle schlafen. Und ich konnte halt dann nicht so schlafen und ich habe dann halt immer abends gelesen, um einschlafen zu können. Mhm. Ja, und habe mich dann auch entschuldigt, dass ich noch wach bin oder so. Und ja, dann hatte sie sich halt zu mir aufs Bett gesetzt und hat angefangen, mich zu streicheln und ich musste sie streicheln. Mhm. Und das ging dann halt weiter. Dann musste ich sie ausziehen, sie hat mich ausgezogen und ich musste dann halt laut ihrer Anweisung, also ich bin dann ihren Anweisungen gefolgt, weil sie mich auch unter Druck gesetzt hat, dass mir eh keiner glauben würde und dass das ganz normal ist und dass das alle machen. Was musstest du denn machen? Und da hat sie mich dann halt angewiesen, wie man eine Frau oral befriedigt. Da warst du 11 Jahre alt. Da wusstest du von all diesen Dingen noch kaum was. Also wir hatten in der Grundschule halt dieses ganz, ich glaube, phlegmatische, sagt man da halt. Da wurde halt nur so ein bisschen erklärt halt. Mhm. Aber so großartig aufgeklärt oder so wurde ich gar nicht. Da musstest du sie gleich beim ersten Mal oral befriedigen. Also sie hat mich halt angewiesen und hat mir genau gesagt, was ich wie machen muss und hat mir das teilweise auch vorgezeigt. Und das hast du dann auch gemacht? Ja. Ja. Und dann? Ja, das ging halt dann fast jede Nacht so weiter. Also dass sie dann halt zu mir kam. Ja, hat sie dich dann auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Also soweit es ging. Es ging ja damals noch nicht so, dass ich halt so eine Erektion hatte, wie es ein erwachsener Mann hat oder so. Aber sie hat sich dann halt auch auf mein Becken gesetzt und hat dann angefangen, da drüber zu reiben. Wie empfindet man das denn als Elfjähriger, der mit einer christlichen Freizeit unterwegs ist? Übrigens warst du da noch ein bisschen jung für Konfirmandenunterricht mit 11? Also ich war halt in dieser Konfirmandenvorbereitung und alles. Ach so, okay. Wie empfindet man das denn, wenn man dann sowas erlebt? Also das Gefühl, das kann ich gar nicht richtig definieren. Das ist, ja, irgendwie Unwohlsein, dann halt Ekel, halt so diese ganz komischen Gefühle. Und du sagst, das ging bis zu deinem 17. Lebensjahr. Genau. Wo hat das denn dann später stattgefunden, immer wieder? Bei ihr, weil ich auch teilweise das Gefühl hatte, davon abhängig zu sein, beziehungsweise, dass ich das brauche. Und ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass ich mich in diese Frau dann verliebt habe. Wie sah denn, als du dann älter wurdest, 15, 16, wie sah denn dann so ein Besuch bei ihr aus? Was musstest du da machen? Also da wurde das dann halt konkreter in Richtung Sexualverkehr und halt auch verschiedene Sachen. Sie hat mir ja auch entweder einen Finger oder halt Gegenstände in den Po geschoben. War es denn so, dass du jedes Mal, man könnte ja auch sagen, wenn du das so ekelhaft fandest, dass du keine Erektion hättest bekommen können. Du hast aber eine Erektion immer gekriegt? Ja. Also fast immer, sagen wir es mal so. Ja, natürlich. Du warst ein ganz junger Kerl und da kann das natürlich, ist das schnell passiert. Also die ersten Male, wo ich dann halt auch eine richtige Erektion gekriegt habe und auch einen Samenerguss gekriegt habe, da war das halt, dass das auch sehr schnell kam, beziehungsweise sehr schnell passiert ist. Hast du diesen Samenerguss in dieser Frau bekommen? Also je nachdem, welche Situation das war. Also entweder in ihr oder ich musste halt auf mich abspritzen. Es gab keine Kondome? Nein. Das heißt, diese Frau hätte auch schwanger werden können. Ja, ich weiß nicht, ob sie die Pille genommen hat weiß oder nicht, aber, sowas. Wie war denn das in dieser Zeit zu Hause? Wie hast du dich deinen Eltern gegenüber verhalten? Meinen Eltern habe ich das halt einfach alles auch teilweise verschwiegen. Weil, wie gesagt, ich hatte ja schon immer dieses Einzelgänger und habe mich abgekapselt und habe entweder den ganzen Tag in meinem Zimmer verbracht oder war halt weg. Und du sagst teilweise verschwiegen. Hast du es ein bisschen schon doch gesagt? Also ich habe gesagt, dass ich mich halt nicht so wohl fühle, beziehungsweise ich konnte nur mit meiner Mutter darüber reden. Aber meine Mutter, die hat das halt alles nicht aufgefasst, weil meine Mutter ist auch Alkoholikerin. Ach so, dann hat sie es nicht ernst genommen. Und mein Vater ist halt ziemlich cholerisch, kann man sagen, und also hat halt immer Wechselschicht gehabt. Und warst du alleine mit? Und dann auch öfters mal nicht dann zu Hause, wenn ich zu Hause war, oder kam erst wieder, wenn ich schon geschlafen habe. Wie kam es dann, dass es mit 17 aufhörte? Ich bin irgendwann weggerannt, nachdem ich halt auch mit ihrer Tochter schlafen musste. Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja absolut pervers alles. Heute bist du 26 also, Jahre alt. Die letzte Nacht, beziehungsweise das letzte Wochenende, wo ich halt da war ihre Tochter da. Wie alt war die? Die war 14. Da warst du aber schon 17. Genau. Und ja, das ganze Wochenende musste ich halt mit ihrer Tochter zusammen auch nackt rumlaufen, dass sie uns immer halt sehen konnte. Und ich musste ihre Tochter da so gesehen richtig entjungfern. Also das heißt oral, anal und wie sie es dann später nannte, den krönenden Abschluss war halt, dass ich auch in den Tagen mehrere Male vaginal in ihr kommen musste. So, jetzt haben wir genug und furchtbare Sachen gehört. 26 bist du heute. Genau. Hast du dich mit dem Gedanken mal beschäftigt, diese Frau anzuzeigen? Der Gedanke kam zwar schon mal, aber ich habe mich dann halt nicht durchgesetzt, beziehungsweise habe das alles dann auch wieder verworfen. Warum? Ja, es ist halt schon so, wenn man als Mann irgendwo hingeht und sagt, dass man von einer Frau vergewaltigt wurde, das ist eine, dass man da halt auch ausgelacht wird, weil man kriegt das ja. so mit, wo ich arbeiten war oder wo ich halt in eine Berufsschule war, wenn dann da ein Junge oder ein Mann war, der sich halt von einer Frau unterdrücken lassen hat, da wurde dann immer drüber gelacht und der war dann so von unten durch und ja. Also was, ich will dir sagen, ich lache nicht über dich und was du gerade erzählt hast. Ich bin darüber sehr erschüttert. Und ich weiß, dass das gerade für Männer oder für Jungs eine enorme Hemmschwelle. Es ist für Mädchen schon extrem schwer, sich zu äußern, wenn sie vergewaltigt worden sind oder sexuell missbraucht worden sind. Bei Jungs, die von Frauen sexuell missbraucht wurden, ist es bisweilen noch schwerer, weil die sich schämen und ihre Männlichkeit halt auch dann deshalb sich auch schämen und eben auch vor den Reaktionen Angst haben. Ich finde es ganz schlimm, was da passiert ist. Und diese Frau hat dich wirklich brutal ausgenutzt. Einmal das Abhängigkeitsverhältnis und dass du ein Kind warst. Es ist eine absolute Perversion, was sie gemacht hat und ein schweres Verbrechen. Und ich möchte im Nachhinein, ich meine, viel schlimmer ist es ja, diese Träume, die kehren ja auch wieder. Und ab und zu ist es halt dann so, dass es ein feuchter Traum ist und dass, wenn ich aufwache, dass ich das dann halt merke. Hast du denn seitdem Sexualität in anderer Form mal erlebt? Sexualität in anderer Form, ja. Also ich hatte eine Beziehung in meinem Leben bisher. Da kam es aber auch erst nach einem Jahr zum Geschlechtsverkehr beziehungsweise zur sexuellen Handlung und ja, die Beziehung hat dann auch nicht sehr lange gehalten und meine damalige Ex-Freundin, die hat mir dann auch so gesehen beim Schlussmachen gesagt, dass sie mich die Zeit lang sowieso noch betrogen hatte, weil ihr der sexuelle Kontakt halt gefehlt hat. Ja, und seitdem ist das halt so, dass ich dadurch noch mehr Probleme habe, überhaupt Bindung zu einer Frau aufzubauen. Und Thorsten, ich möchte ja sagen, dass ich das sehr mutig finde, dass du angerufen hast. Zunächst mal. Das ist sehr mutig. Das finde ich sehr gut auch, dass du angerufen hast. Dann finde ich, dass du unbedingt zu einem Psychotherapeuten musst, gehen solltest. Du musst überhaupt nichts. Du solltest zu einem Psychotherapeuten gehen. Und das allerdings möglichst bald. Ich war mal bei einem Psychologen und habe versucht, mich da zu öffnen und drüber zu reden. Aber da war das dann halt so, dass ich das seelisch nicht ausgehalten habe und dann alles abgebrochen habe. Okay, aber du hast dich ja heute wieder gemeldet, weil wahrscheinlich du das seelisch auch nicht mehr aushältst und auch mal sprechen möchtest oder wolltest. Ich wollte jetzt nur noch mal so sagen, dass also ideal wäre es, wenn wir für dich oder wenn du, wir helfen dir gleich auch noch ein bisschen bei der Suche oder bei dem, wie man das macht, wenn du doch noch mal in eine Therapie gehen könntest. Und wenn du in der Therapie entscheidest, wann und ob du diese Frau anzeigst. Ich fände es ausgesprochen gut, wenn du sie anzeigen würdest. Jetzt, das Problem ist, ich weiß ja auch nicht ihren Nachnamen. Ich weiß nur mit dem Vornamen. Die findet man schon. Die ja, oder man, so. Die findet man schon. So ähnlich war das. Thorsten, jetzt belassen wir das mal hier, das Gespräch, so wie wir es jetzt geführt haben. Nochmal mein Kompliment, dass du angerufen hast. Und ich bitte dich aufzulegen und du wirst gleich wieder von meinem Psychologen angerufen und der berät dich dann noch ein bisschen eingehender in Sachen Therapie, was du tun könntest. Keine Sorge, wir schwatzen dir nichts auf, wir informieren dich nur. Einverstanden? Okay, Domian. So machen wir es, Thorsten. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne, alles Gute, Thorsten. Tschüss. Okay. Und hier ist Mimi. Mimi ist 61, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Mimi. Ich habe ein ganz großes Problem, das ich mit mir rumtrage. Und das ist mein Ehemann, der verstorben ist 2009. Und ich habe versucht, ihn zu Hause zu reanimieren. Was hast du? Ich habe versucht, ihn zu Hause zu reanimieren. Ihn zu Hause, also was? Also wieder zu beleben. Ach so, zu reanimieren, ja. Ja. Und was ich dazu sagen muss, ist, mein Mann war psychisch krank. Diagnostiziert wurde eine schizophrene Psychose, die ich allerdings bezweifle, weil er ein ganz fürchterlich depressiver Mensch war. Ja. Und zwar bedingt durch seine Eltern. Und das hat er sein ganzes Leben lang damit sich herumgetragen. Ja. Und 6 Wochen vor seinem Tod ist seine Mutter gestorben. Und da war er in dem Krankenhaus in der Psychiatrie, wo seine Mutter verstorben ist. Er hat sich von ihr verabschieden können. Und ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ja. Und er war nebenbei auch noch Alkoholiker. Und hat sich dann jeden Tag so eine Flasche Wein und mehr oder weniger Wodka reingezogen. Und wahrscheinlich psychiatrische Medikamente genommen? Ja, natürlich. An was ist er denn dann letztendlich gestorben? An einem sogenannten Bolustod. Ein was für Tod? Bolustod. Bolustod? Ja. Was heißt das? Und zwar ist das ein Tod durch ein mehr oder weniger großes Stück eines Lebensmittels, das sich dann wahrscheinlich im Bereich des Kehlkopfes oder in der Luftröhre ansiedelt. Ah. Also, was heißt ansiedelt? Was er dann runterschluckt und ist hängen geblieben. Entweder einatmet oder das dann den Kehlkopf versperrt. Und ist dann erstickt daran? Ja. Und was war das für ein Lebensmittel? Ein Stück Brot? Ein Brötchen. Ein Brötchen. Er ist dann in einem Brötchen quasi erstickt? Ja. Und das nennt man Bolustod? Ja. Und das war bei euch in der Wohnung? Ja. Das war bei uns. Und das hast du alles vor Augen gehabt und hast es mit angesehen? Ich hab's, ich hab's nicht direkt mit angesehen, aber ich hab mich gewundert, warum er nichts sagt. Mhm. Er hat normalerweise, wenn er was getrunken hatte und ich habe ihm Brötchen mitgebracht oder Kuchen mitgebracht, hat er immer gegessen und gegessen und dann hat er immer gerufen, bring mir dies, bring mir das. Mhm. Und ich wunderte mich nur, warum sagt er nichts? Also ihr habt nicht zusammen am Tisch gesessen? Nee. Ich kam vom Einkaufen und hab dann die Einkäufe weggeräumt. Mhm. Und hab ihm aber vorher die Brötchen gebracht. Mhm. Ja, und dann habe ich versucht, ihn zu reanimieren. Dann bist du da hingegangen und hast gesehen, was da los war? Ja, er wurde langsam blau. Und langsam blau. Und ja, und da habe ich gedacht, jetzt musst du eingreifen und... Und wie hast du es dann gemacht? Wie man das als Krankenschwester lernt, ne? Ach, du bist Krankenschwester? Ja. Ah ja, gut, dann bist du ja Fachfrau. Also Mund-zu-Mund-Beatmung oder was mal? Nee, ich habe erstmal versucht, hier auf der Couch ein paar Drücke auszuüben, habe dann festgestellt, die Couch ist zu weich, habe ihn dann von der Couch gezogen, habe auf dem Boden weitergemacht. Während du das gemacht hast, da hat er noch gelebt. Da hat er noch gelebt. War aber blau angelaufen schon. War blau angelaufen, aber er hat noch gelebt. War bei Bewusstsein noch? Nee. Allein schon durch den Alkohol nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich ihn versucht, eben mit diesen Maßnahmen, die mir zur Verfügung standen, wiederzubeleben. Hat nicht geschafft. Du hast es geschafft? Ja, ich habe gemerkt, er hat die Augen aufgemacht. Die Pupillen wurden kleiner, weil die vorher groß waren. Und habe dann gesagt, ich glaube, das war's. Tschüss, wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ach. Ja. Das hast du gesagt? Ja. Aber als er die Augen aufmachte, hättest du doch denken können, er ist über dem Berg. Mm-mm. Dir war klar, macht noch einmal kurz die Augen auf und das war's. Ja, ich wusste, das war der Schluss. Sag nochmal, was hast du gesagt? Ich wusste, das war der Schluss. Nee, was hast du, sag nochmal, was hast du zu ihm gesagt? Gerhard, tschüss, das war's. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Hat dein Mann noch was erwidert darauf? Nein. Und dann gingen die Augen zu? Nee, dann wurden die Pupillen wieder größer. Ach. Meinst du, er hat das noch verstanden? Ja. Ich glaube, er hat es verstanden. Also das war das erste Mal, dass ich so nah mit dem Tod konfrontiert wurde, wie in meinem ganzen Leben noch nie. Obwohl du Krankenschwester vom Beruf bist? Ja. Obwohl ich jetzt bin. Immer noch, wenn obwohl ich in Rente bin. Wenn du das... Ich bin ganz schockiert über den Satz, den du gesagt hast. Ich wusste es. Aber warum sagst du ihm das denn? Von meinem Bauch her. Aber das war doch für ihn ganz schlimm. Nee, ich glaube nicht. Weil 6 Wochen vorher ist seine Mutter gestorben. Ja, das hast du gerade erzählt. Aber ich überleg mal, wenn das mir jemand sagt, ich werde wiederbelebt und bin eine Sekunde da und da sagt mir die Person, ich glaube, das war's, wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ja. Oh Gott. Und dann kam irgendwo nach 10 Minuten ungefähr der Notarzt und die haben noch eine Dreiviertelstunde weitergemacht und der Notarzt sagte nachher zu mir, die haben alles richtig gemacht. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Das hätte mir auch passieren können. Aber du machst ja dennoch Gedanken. Ich mache mir so dahingehend Gedanken, ob ich immer noch alles richtig gemacht habe. Was glaubst du denn, was du eventuell nicht richtig gemacht haben könntest? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also, du zweifelst nicht an diesem Satz, den du gesagt hast? Nein. Aber du, wenn dann denkst du, ich hätte vielleicht noch intensiver die Wiederbelebungsversuche ausführen können, irgend sowas in der Richtung denkst du? Nee, ich glaube, der Notarzt hat nachher auch mit Beatmung, mit Tubus, also mit dem Tubus, hatten die große Schwierigkeiten, in die Luftrohre zu kommen. Mhm. Und ich habe nachher den Notarzt gefragt, ich sag, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass aufgehört wird. Hm. Ja, ich. Hm. Mimi, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich weiß, ich sehe. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, leg mal bitte auf. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Friedrich Marquardt. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Nacht. Ciao.